Hadith Nummer 110. Abu Huraira berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Benennt euch mit meinem Namen, doch benennt euch nicht mit meinem Beinamen. Wer immer mich im Traum sieht, der hat mich sicher gesehen, denn der Shaitan kann nicht in meiner Gestalt erscheinen. Und wer über mich lügt, der wird mit Sicherheit seinen Platz im Höllenfeuer einnehmen.